Mal ist ein Vulkan explodiert, hat die Einwohner in Jerusalem vollkommen ausradiert. Ein paar Millionen Juden sind in der Lava ersoffen. Na, das lässt uns doch auf bessere Zeiten hoffen. Denn Katastrophen, sie stimmen mich heiter. Und ich hoffe, es geht in Zukunft auch so weiter. Denn viel zu viele Juden sind noch am Leben. Noch ein Fegefeuer, das soll ihnen den Rest geben. In China gab's ein großes Erbeben. Zigtausende sind da weniger am Leben. Überall lagen zerquetschte Leichen. Egal wie viele, es kann nie reichen. Denn Katastrophen, sie stimmen mich heiter. Und ich hoffe, es geht in Zukunft auch so weiter. Denn viel zu viele Schlitzis sind noch am Leben. Doch ein großes Beben, das soll ihnen den Rest geben. In Thailand gab's einen Erdrutsch. Fast alle Einwohner in Bangkok sind futsch. Ein Tornado saust über Bangladesch. Fast alle tot, ist das nicht frech? Denn Katastrophen, sie stimmen mich heiter. Und ich hoffe, es geht in Zukunft auch so weiter. Denn viel zu viele Fidschis sind noch am Leben. Doch ein Windstoß, der soll ihnen den Rest geben. In Indonesien kam eine Riesenflut. Ausgelöscht wurde fast die ganze Brut. Ebola tötete Bimbo in Afrika. Auf unseren Endsieg, den wohl jeder kommen sah. Denn Katastrophen, sie stimmen mich heiter. Und ich hoffe, es geht in Zukunft auch so weiter. Denn viel zu viele Neger sind noch am Leben. Doch Ebola, das wird ihnen den Rest geben. Ja, Katastrophen, sie stimmen uns heiter. Und wir hoffen, es geht in Zukunft auch so weiter. Dann ist die Welt wieder weiß und rein. Kameraden, was kann denn schöner sein?